Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast. Herzlich willkommen, eine neue Folge Abgefahren Podcast und wir sind wirklich, wirklich glücklich, euch diese Episode zu präsentieren, denn da haben wir uns sehr lange darauf gefreut. Jetzt ist es endlich soweit und wir lassen die Katze direkt aus dem Sack. Es geht um unser Abgefahren Podcast-Treffen 2024. Boah, wir freuen uns mächtig und wir wollen in dieser Episode euch kurz die Fakten zusammenfassen, damit ihr wisst, worum es geht, was ihr tun müsst, wie ihr dabei sein könnt. Und natürlich sind meine beiden Kollegen dabei, die hört ihr gleich. Ich fange aber gleich mal an, weil heute geht es um die Hard Facts. Wir reden über unser abgefahren Podcast-Treffen 2024 und zwar vom 14. bis zum 16. Juni 2024. Das kann sein oder sollte sein der Freitag bis Sonntag. Ihr könnt aber auch natürlich rein theoretisch nur für eine Nacht kommen, wie ihr das möchtet. Wo findet das statt? Die Location ist die gleiche wie im vergangenen Jahr. Wir finden uns ein in Enkirch. Das liegt an der wunderschönen Mosel. Wir packen euch dann entsprechende Links auch in die Shownotes. Da könnt ihr mal draufklicken. Dann könnt ihr die entsprechende Location, den Platz sehen, wo wir uns treffen werden. Die Übernachtungskosten liegen in diesem Jahr, ich meine sogar um 2 Euro höher. Das hat mit irgendwelchen Gebühren zu tun. 12 Euro pro Wohnmobil müsst ihr entrichten, inklusive Personen, Hund, Entsorgung, WC und WLAN pro Nacht. Die sind zu entrichten direkt am Wohnmobilstellplatz der Stadt Enkirch. Es gibt in Enkirch, und das haben wir auch letztes Jahr genutzt, eine hervorragende Metzgerei. Also wenn wir dann fürs abendliche Grillen noch gemeinsam was kaufen wollen oder der ein oder andere was kaufen möchte, dann könnt ihr das da tun. Es gibt einen Bioladen für Kleinigkeiten und natürlich, wir sind an der Mosel, gibt es natürlich Winzer. Und was wir jetzt nicht in den Shownotes haben, hier in den Notizen, es gibt, zumindest gab es das im letzten Jahr sogar auf dem Campingplatz, einen Weinautomaten. Da könnt ihr dann auch ganz spontan eine Flasche Wein ziehen. Gar nicht mal so schlecht für einen wunderschönen Abend mit uns. Und wie es jetzt weitergeht, das erzählt euch jetzt der Jan. Ja, wenn ihr dann zu uns kommen wollt, dann ist das eigentlich ganz einfach. Wir brauchen eine Anmeldung. Diese Anmeldung geht relativ einfach über unsere Webseite. Das heißt, ihr geht auf den Link, den wir hier in den Shownotes haben. Auf dieser Webseite findet ihr alle Informationen, wie der Thomas gerade schon gesagt hat. Da werden wir noch mal ein paar andere Sachen verlinken, die Bilder und so weiter. Und da gibt es einen Anmeldeknopf. Und hinter diesem Anmeldeknopf öffnet sich dann euer E-Mail-Programm. Welches immer das ist sehr unterschiedlich. Sollte das alles gar nicht funktionieren, schickt uns einfach so eine E-Mail an echt@abgefahren-podcast.de. Ansonsten, wenn ihr da draufklickt, geht euer E-Mail-Programm auf, tragt eure Daten ein. Das ist so eine Art vorformuliertes E-Mail und dann gebt ihr noch ein paar Daten ein. Und dann ist das Thema auch durch, wenn ihr das abgeschickt habt. Ihr kriegt dann von uns eine Rückmeldung und dann seid ihr angemeldet. Aber nur, wenn ihr vor dem 31. Mai 2024 euch meldet oder wenn bereits mehr als 20 Fahrzeuge angemeldet worden sind, dann werden wir mit einer Warteliste arbeiten, maximal. Das heißt, dann ist es erstmal zu, die Anmeldung. Wir werden den Platz gemeinschaftlich für uns reserviert haben, so wie beim letzten Mal auch. Wir hatten so eine schöne gemeinschaftliche Stellfläche, die war dann für genau diese 20 Mobile abgesteckt. Ja, alles Weitere erfolgt dann per E-Mail und das ganze Programm, was wir ausgearbeitet haben und was wir sonst noch so alles machen, und was euch erwartet, das erzählt euch der Axel. Ja, ich habe so ein bisschen Ahnung, ich bin jetzt der Frühstücksdirektor, denn es gibt exakt nichts, was wir vorbereitet haben. Wir machen kein Programm. Es gibt das, was wir vor Ort machen, wo wir Lust und Laune und das Wetter für ist. Natürlich könnt ihr gerne auch Ideen einbringen und wir werden dann sehen, ob andere dann sich zusammenfinden und mit euch das machen wollen. Im letzten Jahr, das kann ich zumindest sagen, gab es eine Laufrunde, eine Wanderung, Stand-Up-Paddling, Podcasten. Es gab sogar am letzten Tag eine Fahrradtour. Wir haben abends gemeinsam gegrillt und wir haben tatsächlich auch, es war ja auch Sommer, da muss man ja auch was trinken, das ein oder andere Getränk getrunken. Sonst noch was? Was war noch? Live-Musik hatten wir noch und ich wage mal den Vorstoß, dass der Frank vielleicht wieder dabei ist. Also ich bettel jetzt hier mal, Frank, ich weiß, dass du das irgendwie hörst, sehen wirst oder sonst irgendwas. Frank, das war so cool, was ihr da gemacht habt. Und ich schreibe dir auch noch auf anderen Kanälen. Ich schicke dir den Termin auch nochmal. Ich weiß, dass du ihn schon hast. Ich setze auf dich. Das war cool beim letzten Mal. Und von daher, Live-Musik gab es auch. Dann gab es sogar noch eine Musikveranstaltung in Enkirch, erinnere ich mich. Da wart ihr zu Besuch. Und wir hatten natürlich das beste Wetter der Welt. Also das hat auf jeden Fall gestimmt. Das war auf jeden Fall jetzt sehr komprimiert, was wir euch hier an Informationen geben konnten. So soll es auch sein, denn ihr sollt kurz und knackig erfahren, um was es geht. Und ich, ja, zum Schluss habe jetzt noch die ganz undankbare Aufgabe. Ich muss euch jetzt enttäuschen. Wir sind keine Reiseveranstalter, ihr bucht keine Reise bei uns. Das müssen wir euch sagen. Nicht, dass ihr was erwartet, was wir euch am Ende nicht bieten können. Wir treffen uns mit euch auf diesem besagten Platz. Wir werden eure Kontakte aber nicht weitergeben. Wir nutzen sie nur für das Treffen. Wir geben die Daten auch nicht an Dritte weiter. Und wir löschen die Kontaktdaten nach dem Treffen innerhalb von 30 Tagen. Das ist versprochen. Aber mehr können wir euch eben auch nicht versprechen. Außer, dass es wahrscheinlich, so wie im letzten Jahr, ein wunderbares Wochenende wird. Es wird ziemlich abgefahren, glaube ich. Ja. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an. Unter bekannter E-Mail-Adresse oder auf anderen Social-Media-Kanälen eurer Wahl, dann werden wir euch das beantworten und wir freuen uns auf euch und das soll es dann gewesen sein. Bis dahin, bis im Juni. Genau, bis Enkirch. Tschüss. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.